Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 426 an Schiller. Heute früh erwartete ich vergebens einen Brief von Ihnen, wenn nur nicht das Außenbleiben desselben auf ein Übelbefinden deutet. Brinkmann war sehr erfreut, mit Ihnen einige Stunden vertraulich zugebracht zu haben. Seine lebhafte Teilnahme an so vielem verdient wirklich eine gute Aufnahme. Gestern aß er mit mir, und ich hatte ihn zwischen unsere zwei liebenswürdige Schriftstellerinnen platziert, wo er sich außerordentlich gut befand. Eigentlich aber scheint er mir eine rechte Natur für ein so großes Element wie Berlin zu sein. Sagen Sie mir doch Ihre Gedanken über die Versart, in welcher der Schlegelsche Prometheus geschrieben ist. Ich habe etwas vor, das mich reizt, Stanzen zu machen, weil sie aber gar zu obligat und gemessen periodisch sind, so habe ich an jenes Silbenmaß gedacht. Es will mir aber bei näherer Ansicht nicht gefallen, weil es gar keine Ruhe hat und man wegen der fortschreitenden Reime nirgends schließen kann. Sonst habe ich noch manches durchgedacht, um die Anforderungen an die rationelle Empirie nach ihrer Ausführung, die Sie mir vor einigen Wochen zuschickten, noch recht nach meiner Art durchzuarbeiten. Ich muss damit aufs Reine kommen, ehe ich wieder an den Bacco gehe, zu dem ich abermals ein großes Zutrauen gewonnen habe. Ich lasse mich auf diesem Wege nichts verdrießen, und ich sehe schon voraus, dass, wenn ich mein Farbenkapitel gut durchgearbeitet haben werde, ich in manchem andern mit großer Leichtigkeit vorschreiten kann. Nächstens mehr, und ich hoffe bald mündlich, Weimar am 21. Februar 1798. G.